Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Sommer, Urlaub, Reisezeit. Für das Reisen, diesen beliebten Akt zivilisatorischen Handelns, bietet das Kino ein spezifisches Genre, das Roadmovie, und auch ein spezifisches Gefährt, um von A nach B zu kommen, ins gelobte Land oder auch nur ins nächste Motel. Den Van, den VW-Bus oder das Wohnmobil, wie in Hans Weingartners neuem Film 303, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Hartwig Tegler hat seine Top 5 daher heute unter das Motto des magischen Busses gestellt, Riding the Magic Bus. Wobei er, als großer Freund des Western, auch den Vorläufer des Wohnmobils nicht ganz außen vor lassen konnte. Würden Sie jetzt den Film starten? Ich kann nicht immer nur rumhängen und vor mich hinheulen. Ich brauche eine Luftveränderung. Wieso kommst du nicht mit? Lust auf einen Film? Dass bei der Reise im Roadmovie der Weg das Ziel ist, das ist eine ausgemachte Sache, auch in den Zeiten, Platz 5, als man noch nicht im VW-Bus losfuhr, sondern Karawane der Frauen von William A. Wellman, 1951. Sondern im Planwagen auf den Trip ging. Die Richtung war allerdings auch damals klar, nach Westen. Auf nach Kalifornien. Alles klar? In Kalifornien erwarten die Frauen, die sich von Chicago aus mit ihrem Planwagentreck 3000 Kilometer durch die Wildnis schlagen, mit Indianern kämpfen, tödliche Schluchten überwinden und Wüsten überleben, da erwarten sie Ehemänner. Die nächste Stufe, nüchtern gesprochen, um das Überleben in der damals schweren Zeit zu sichern. Schön, ich fahre den Bus. Platz 4. Little Miss Sunshine von Jonathan Dayton und Valerie Faris, 2006. Hier die gleiche Richtung, nun im VW-Bus. Wir fahren nach Kalifornien. Eine chaotische Familie, Vater, Mutter, Sohn, Onkel und Großvater, die die kleine Olive begleiten. Sie will in L.A. an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen. Eine Reise in einem restaurierten gelben VW-Bus mit vielen Streits und technischen Problemen, so wie es sich für diese Kinoreisen in diesen Gefährten gehört. Ihre Kupplung ist... Wobei das größere Problem der tote Großvater da unter der Heckklappe ist. Aber auch das regelt sich. Es kann wieder losgehen. Diese Reise bringt diese Familie wieder zu sich und zusammen. Roadmovie als Selbstfindungstrip. Eben der Weg als Ziel. Platz 3. Into the Wild von Sean Penn, 2007. Die dunkle Variante. Am Ende seiner langen Reise findet Christopher Emil Hirsch einen alten Linienbus, der in der Wildnis einfach dasteht, ausrangiert. Der junge Mann hatte geträumt vom Ausstieg aus der Gesellschaft, hatte ihn gelebt als Tramper, obdachloser Farmarbeiter, Burgerbrater und war dabei immer on the road. Am Ende will er sich in Alaska, jenseits der Zivilisation, allein von der Natur ernähren. Ein Traum, der in diesem Magic Bus tödlich endet. Auch die Variante möglich. Platz 2. Taking Woodstock von Ang Lee, 2009. Als Elliot über das Gelände des Woodstock-Festivals geht, das er mitorganisiert hat, kurz vorm Beginn des ersten Konzerts, trifft er auf zwei Hippies in einem VW-Bus. Auch dieses Wohnmobil steht einfach da. Es fährt nicht. Hey, komm rein, setz dich. Drinnen aber geht Elliot zusammen mit den beiden anderen auf große Reise. Also, seid ihr sicher, dass das LSD ist? Ich habe gar nichts geschmeckt. Es dauert einen Moment. Am Ende seines Trips im VW-Bus auf dem Festivalgelände. Nicht Zeit, auch Bewegung durch den Raum ist relativ. Das lehrt uns dieses Roadmovie, das an einem Ort verharrt. Am Ende macht sich Elliot auf, ja, wieder nach Kalifornien. Als schwuler Künstler, der nun bereit ist, sein Leben zu leben. Die Reise im Magic Bus hat immer Konsequenzen. Träume bieten sich an, wahr zu werden. Dieses Wohnmobil hat nicht nur einen Namen. Ich taufe diese Billigausgabe eines Barbie-Campers Priscilla, Königin der Wüste. Nein. Platz 1. Es ist auch titelgebend. Priscilla, Königin der Wüste von Stephen Elliott, 1994. Bernadette alias Ralph, Mitzi alias Anthony und Felicia alias Adam, drei Drag Queens, machen sich in einem abgehalfterten Schulbus, der natürlich in der Wüste liegen bleiben wird, von Sydney auf ins australische Outback. Im Gepäck Felicias Traum, der Reise, wie immer im Roadmovie, das Fundament gibt, in dieser Drag Queen oder auch jeder anderen Variante. Ins Herz Australiens zu reisen, den Kings Canyon zu erklimmen, als Tunte meine ich, mit einem Paillettenkleid von Gaultier mit Stöckelschuhen und Tiara. Das Einzige, was dazu zu bemerken wäre, sagt Terence Stamp zu Guy Pearce, während Hugo Weaving auf Konfliktmanager macht. Genau so etwas braucht unser Land. Eine Tunte im Fummel auf dem Berg. Ich schicke euch beide gleich in eure Zwinger zurück. Wunderbar. Wenn die drei dann in ihren gigantischen Fummeln in der unendlichen roten Weite vom Kings Canyon stehen. Der Weg ist bei dieser Sommerreise zum Ziel gekommen. Oder, sorry, war es umgekehrt? Weg und Ziel, wie sie zueinander stehen, das können auch Sie vielleicht in den kommenden Wochen überprüfen, vielleicht in einem Wohnmobil. Hartwig Tegler hat in seiner Top 5 auf jeden Fall ein paar filmische Anregungen gegeben. Die Kolumne finden Sie wie gewohnt im Netz unter deutschlandfunkkultur.de/vollbild.